Erster, alle Israeliten kommen zu David. Sie sagen, wir gehören zusammen. Zweiter, früher war Saul König. Aber du hast uns im Krieg geführt. Gott hat gesagt, du sollst mein Volk führen. Du sollst der Chef sein. Dritter, die Chefs von Israel kommen nach Hebron. David macht einen Vertrag mit ihnen. Sie machen David zum König. So hat Gott es gewollt. Vierter, David und Israel gehen nach Jerusalem. Dort wohnen die Jebusiter. Fünfter, die Leute dort sagen, du kommst hier nicht rein. Aber David nimmt die Burg Zion ein. Das ist jetzt die Stadt von David. Sechster, David sagt, wer zuerst angreift, wird Chef. Job macht das zuerst. Er wird der Anführer. Siebter, David wohnt nun in der Burg. Man nennt sie die Stadt von David. Achter, er baut die Stadt überall aus. Job repariert den Rest der Stadt. Neunter, David wird immer stärker. Gott ist mit ihm. Zehnter, das sind die wichtigsten Helden von David. Sie halfen ihm, König zu werden. Ganz Israel half auch. So wollte es Gott. Elfter, hier sind die Namen der Helden. Jasobim war der Chef von 3 Männern. Er tötete 300 Feinde mit seinem Speer. Zwölfter, danach kommt Eliasar. Er war auch einer der 3 besten Helden. 13. Er war mit David bei Pastamim. Die Philister wollten dort kämpfen. Dort war ein Feld mit Gerste. Die Leute liefen weg. 14. Aber die Helden blieben auf dem Feld. Sie besiegten die Philister. Gott gab ihnen einen großen Sieg. 15. 3 von den 30 Chefs gingen zu David. Er war bei einem Felsen. Die Philister waren im Tal. 16. David war in der Burg. Die Philister waren in Bethlehem. 17. David hatte Durst. Er sagte, wer gibt mir Wasser aus Bethlehem? Das Wasser ist am Stadttor. 18. Die 3 Helden liefen durch das Lager der Feinde. Sie holten das Wasser. David wollte es aber nicht trinken. Er goss es für Gott aus. 19. David sagte, ich darf das nicht trinken. Diese Männer haben ihr Leben riskiert. Das Wasser ist wie ihr Blut. Er trank es nicht. 20. Abishai war der Chef von 30 Männern. Er tötete 300 Feinde mit dem Speer. Er war sehr bekannt. 21. Er war wichtig bei den 30 Männern. Er war ihr Anführer. Aber er war nicht so stark wie die ersten 3. 22. Benaja war ein sehr mutiger Mann. Er tat viele große Dinge. Er tötete 2 starke Männer aus Moab. Er tötete auch einen Löwen im Schnee. 23. Er tötete einen riesigen Ägypter. Der Ägypter hatte einen großen Speer. Benaja hatte nur einen Stock. Er nahm den Speer und tötete den Riesen. 24. Das alles tat Benaja. Er war berühmt unter den Helden. 25. Er war sehr wichtig. Aber er war nicht so stark wie die ersten 3. David machte ihn zum Chef seiner Wache. 26. Das sind weitere tapfere Helden, Asahel und Elhanan aus Bethlehem. 27. Samot aus Haror und Heles aus Palon. 28. Ira aus Tekoa und Abisa aus Anato. 29. Sibbeschai aus Husa und Ilai aus Aho. 30. Maharai und Heled aus Netofa. 31. Itai aus Gibea und Benaja aus Pirjaton. 32. Horai aus Gas und Abbil aus Araba. 33. Asmavet aus Bahurim und Eljachba aus Schalbong. 34. Hashem aus Gison und Jonathan aus Hara. 35. Akiam aus Hara und Eliphal. 36. Hefer aus Mechera und Achia aus Palon. 37. Hetzro aus Karmel und Narai. 38. Joel und Mippa. 39. Zelek und Nachrei. Nachrei trug die Waffen für Job. 40. Ira und Gareb aus Jatir. 41. Uria und Sabbat. 42. Adina war ein Chef der Rubeniten. Er hatte 30 Männer bei sich. 43. Hanan und Josaphat. 44. Usja, Shama und Jael. 45. Jediael und sein Bruder Joha. 46. Eliel, Jeribai, Josavia und Jitma. 47. Eliel, Obed und Jasiel.